Lektion 1. Text 3. Frau Marschall kommt aus Birmingham. Guten Tag, ich bin Claudia Hümmler-Hille. Claudia Hümmler-Hille. Wer ist das? Wie heißt sie? Das weiß ich nicht. Entschuldigung, ich verstehe nicht. Wie heißen Sie? Ich heiße Hümmler-Hille. Claudia Hümmler-Hille. Und wie heißen Sie? Mein Name ist Pascal Langlais. Ich komme aus Frankreich, aus Marseille. Langlais. Können Sie das mal buchstabieren? Ja, Langlais. L-A-N-G-L-E-T. Danke. Und Sie? Wie heißen Sie? Ich heiße Maria Burvolo. Maria Burvolo. B-U-O-V-O-L-O. Richtig? Kommen Sie aus Italien? Ja, aus Venedig. Und Sie? Wie heißen Sie? Ich komme aus Großbritannien, aus Birmingham. Nein, ach ja, aus Birmingham. Und wie ist Ihr Name? Wie heißen Sie? Ach so, ich heiße Pat Marshall. Und wie heißt Ihr Nachbar, der Herr neben Ihnen? Das weiß ich nicht. Entschuldigung, wie heißen Sie? Mein Name ist Avenado, Ramon Avenado. Ich komme aus Chile. Und Sie? Wie heißen Sie? Ich bin Nelson Mugabe aus Ghana. Und Sie? Wie heißen Sie? Ich heiße Wei Yan Wu. Ich bin aus China, aus Peking. Und Sie? Wie bitte? Wei Yan? Buchstabieren Sie bitte. Wei Yan. W-E-I-J-A-N. Und Wu, W-U. Danke. Und Sie? Wie heißen Sie? Mein Name ist Skop, Mariam Skop. Ich komme aus Teheran, aus dem Iran. Und Sie? Wie heißen Sie? Ich bin Metin Erhan. Ich komme aus der Türkei, aus Istanbul. Toll. Aus der Türkei, aus dem Iran, aus China, Chile, Ghana, Italien, England. Wir sind eine internationale Gruppe. Und Sie? Wie heißen Sie? Ich? Ich heiße Claudia Hümmler-Hille. Und woher kommen Sie? Ich komme aus der Bundesrepublik Deutschland, aus Tauberbischofsheim. Ich verstehe nicht. Buchstabieren Sie bitte. Oh je, also gut. T-A-U-B-E-R-B-I-S-C-H-O-F-S-H-E-I-M. Tauberbischofsheim. Das ist in der Nähe...